Kundgabe 3258. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.09.1944. Verfrühtes Abscheiden von der Welt. Zweck. Fortgesetzt wird den Menschen das Vergehen irdischer Dinge vor Augen geführt. Und ständig tritt der Tod an sie heran. Wenn zahllose Menschen verfrüht aus dem Leben scheiden und jene machtlos den Ereignissen gegenüberstehen, die Leid und Elend über die Menschen bringen. Doch ihren Sinn wandeln sie nicht. Und sie denken auch nicht über die eigentliche Ursache des Leidens und verfrühten Sterbens der Menschen nach. Und darum nimmt das Leid immer schmerzhaftere Formen an. Und die Menschheit wird voller Entsetzen das Weltgeschehen verfolgen und erstarren über die Größe des Unglücks, das über sie hereinbricht. Denn sie will es nicht anders, bleiben doch die Menschen völlig unbeeindruckt von dem Elend der Zeit. Und sie ziehen keinen Nutzen davon für ihre Seelen. Und darum wendet Gott die schärfsten Mittel an, um sie aufzurütteln aus ihrer Lethargie. Denn ob auch die Menschen irdisch und körperlich leiden, ihre Seelen bleiben unberührt davon. Sie bleiben gleichgültig den Schicksalsschlägen gegenüber. Ansonsten sie sich zu wandeln suchten in der Erkenntnis, dass ihre geistige Einstellung der Anlass zu dem vermehrten Leid auf Erden ist. Und darum müssen auch so viele Menschen vorzeitig aus dem Leben scheiden, weil ein längeres Verweilen eher ihren Seelen zum Nachteil als zum Vorteil wäre, indem sie ihren Glauben völlig verlieren und nur noch ihres irdischen Lebens gedenken würden. Darum lässt Gott es auch zu, dass so unzählige Menschen das Leibesleben verlieren, trotz mangelhaften Reifezustandes, um eine Rückentwicklung zu verhindern, um ihnen noch im Jenseits die Möglichkeit zu geben, auszureifen. Denn ihnen bleibt der Zustand auf Erden nicht verborgen und sie können auch den weiteren Verlauf verfolgen und zur Erkenntnis kommen, dass die Menschen selbst das schwere Erdenleid verschulden durch die Vernachlässigung ihres Seelenheils. Durch einen falsch geführten Lebenswandel, durch Glaubenslosigkeit und liebloses Denken. Es können aber auch die Menschen, die Gott vorzeitig abruft von der Erde, noch angesichts des Todes zur Erkenntnis kommen. Sie können sich noch innig Gott verbinden. Sie können durch großes Leid noch geläutert werden und dann hat dieses ihnen einen erhöhten Reifegrad eingetragen, den ein längeres Erdenleben ihnen nicht gebracht hätte. Und dann ist ein frühes Abscheiden von der Welt noch für sie von Segen. Und so groß das irdische Leid auf Erden ist, es ist nur ein Mittel zur Gewinnung der Seelen, jedoch von wenigen Menschen nur als solches erkannt. Die Größe der Not soll sie den Weg zu Gott finden lassen, der jegliche Not bannen kann und auch bannen wird, so der Mensch gläubig seiner Hilfe harrt. Wo jedoch auch diese große Not erfolglos ist, wo die Menschen ihn vergessen und in der größten Gefahr schweben, gänzlich dem Abgrund zuzusteuern, dort beendet Gott so manches Erdenleben. Und er lässt unmenschlich scheinendes Unglück zu, denn er gedenket stets der Seelen der Menschen und er sucht diese zu retten, wenngleich dabei der Körper vergeht. Denn nichts ist falsch, was er tut, sondern alles gut und für die Seele des Menschen von Segen. Amen.